Deutschlandfunk. Corso Spezial. Guten Tag und willkommen zu einem Corso Spezial. Love, Peace and Profit. 50 Jahre Woodstock. Opa Langhaar erklärt die Jugendkultur. Oh Mann, ja, hallo. Es war einmal eine Zeit, da waren die Röcke kurz, die Haare lang und Bärte wurden noch nicht gegroomt. Musik wurde handgemacht und ein Album dauerte 45 Minuten, maximal. Und wenn man die Platte schnell umdrehte. Der Westen war gut und Schimpfworte wurden gemeinsam gelernt und verständlich erklärt. Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? Ja, damals wankte das Establishment. Selbst der Kapitalismus war nicht mehr nur böse. Stellt euch vor. Junger Mann mit unbegrenztem Kapital sucht legitime Investitionsmöglichkeiten und Geschäftsideen. Chiffre B331. So fing das an. Eine Anzeige im Wall Street Journal. Junge Investoren suchen arglos nach Gewinn. John Roberts und Joel Rosenman, zwei New Yorker Sakko-Träger. Die kannten sich vom Golfen, haben auch zusammen gewohnt. Roberts hatte gerade eine Viertelmillion Dollar geerbt. Rosenman arbeitete in einer Anwaltskanzlei und spielte Gitarre in einer Band. Beide wollten eine kreative Pause. Was anders machen und Geld verdienen. Und das Ergebnis ihrer Anzeige? Naja, in New York werden sie Teilhaber in einem Tonstudio. Da sind sie dann in Kontakt gekommen mit Michael Lang und Artie Kornfeld. Die wollten auch ein Studio eröffnen, in Woodstock, aber die hatten kein Geld. Michael Lang, das war ein kleiner Dealer, lange Haare. Er hat eine unbekannte Rockband gemanagt. Artie Kornfeld hat es schon zu was gebracht, Songs geschrieben, Erfolg gehabt und war Manager bei einer Plattenfirma. Die beiden wollten auch aussteigen, träumten von Aufnahmen mit bekannten Bands. Also zwei Aussteigerpaare. Die einen hip, die anderen mit dicken Portemonnaies. Die einen kennen sich in der Szene aus, die anderen mit Finanzen und Marketing. Roberts und Rosenman waren von der Studioidee nicht so begeistert. Aber ein Konzert, ein großes Konzert, das wäre doch was. Kornfeld und Lang haben da gezögert, aber mitgemacht haben sie dann doch. Weil ein Festival, ja, das klang nach Geld machen, Gewinn. Und von dem Gewinn wollten sie dann vielleicht doch noch ein Studio eröffnen. So fing das an. Die haben Woodstock Ventures gegründet, eine Firma. Jeder hatte ein Viertel und dann haben sie alles geplant. By the time we got to Woodstock, we were half a million strong and everywhere there was song and celebration. A stardust, billion year old carbon. Woodstock. Hier lebt The Band. Hier lebt gegen Ende der 1960er Bob Dylan mit seiner Familie und fühlt sich wohl. Das hat er in seinen Chronicles geschrieben. Anfangs war Woodstock sehr gastfreundlich zu uns gewesen. Ich hatte die Gegend schon lange Zeit vor unserem Umzug entdeckt. Einmal hatte ich nachts auf der Heimfahrt nach einem Auftritt in Syracuse meinem Manager von der Stadt erzählt. Sie lag direkt am Weg. Er sagte, er sei auf der Suche nach einem Landhaus. Wir fuhren durch die Stadt, er sah ein Haus, das ihm gefiel, und erwarb es auf der Stelle. Später kaufte ich mir auch eins. Und das war das Haus, das bald darauf Tag und Nacht belagert wurde. Fast sofort eskalierte der Ärger. Und um den Frieden war es geschehen. Das Haus war einmal ein stilles Refugium gewesen, aber damit war es jetzt vorbei. In allen 50 Bundesstaaten mussten Wegbeschreibungen ausgehängt worden sein, die ganze Scharen von Aussteigern und Junkies darüber informierten, wie man zu uns fand. Selbst aus Kalifornien pilgerten die Schnorrer herbei. Die ganze Nacht über brachen schräge Vögel bei uns ein. Zuerst waren es nur die heimatlosen Nomaden, die sich ungebeten Zutritt verschafften. Das war ja noch fast harmlos, aber dann kamen die radikalen Knalltüten auf der Suche nach dem Prinzen der Protestbewegung. Unzurechnungsfähig aussehende Gestalten, potthässliche Mädchen, Vogelscheuchen und Vagabunden, die einen drauf machen und die Küche plündern wollten. Peter Lafarge, ein befreundeter Folksänger, hatte mir zwei einschüssige Colt-Pistolen überlassen und ich besaß auch ein Winchester-Gewehr mit Magazin, eine wahre Donnerbüchse. Aber ich wollte gar nicht darüber nachdenken, was man damit anrichten konnte. Diese ungebetenen Gäste, Gruselgestalten, Eindringlinge und Aufwiegler waren ebenso Gift für mein Familienleben wie die Tatsache, dass ich sie nicht beleidigen und verjagen durfte, weil sie mich dann anzeigen konnten. Tag und Nacht gab es Probleme ohne Ende. Alles lief falsch, es war eine absurde Welt. Ich fühlte mich in die Enge getrieben und auch Freunde und Vertraute waren keine Hilfe. Idyllisches Landleben. Das war ein Pilgerort der Gegenkultur, Woodstock. Das kennt ihr schon, ist ja schon tausendmal erzählt worden. Hab ich alles auf Tonband und Kassette. Three days of peace and music. Woodstock, es war wunderschön. 32 Bands. Eine Anhäufung von wichtigen Rockgruppen und Stars ihrer Zeit. Joan Baez. Jefferson Airplane. You're all groovy, you know. Country Joe and the Fish. Arlo Guthrie. Joe Cocker. Janis Joplin und Grateful Dead. Wow. Crosby, Stills und Nash mit ihrem neuen Kumpel, einem gewissen Neil Young. Jimi Hendrix. .400.000 Menschen versammelt. Wow! Die drittgrößte Stadt des Staates New York. Zelte, Bretterbuden, Autos, Schlafsacklager. Die Urmutter aller Festivals. Das Woodstock-Amerika verhöhnte das Vietnamkriegs-Amerika. Woodstock war die beste Show der Geschichte. Sonne, Regen und Sturm. Ein Mythos der Rockgeschichte. Das war doch das totale Chaos, oder? Was da abging, war unbegreiflich. Krankenbaren, kotzende Leute und Horrortrips. Ganz Amerika war durchgeknallt. Wenn das die Welt war, in der diese Hippies leben wollten, dann konnten sie mich am Arsch lecken. Das erste multimediale Großereignis der Rockgeschichte. Woodstock. Woodstock. Woodstock, Woodstock. Woodstock ist doch gar nicht wichtig. Zuerst sollte es da ja sein. Aber die Lokalpolitik spielte nicht mit. Sagte er zu und dann ab. War ihnen zu gefährlich. Langhaarige, Drogen, Rocker, Hippies, nicht bei uns. Das Festival war 80 Kilometer weit weg, in Bethel. Bethel hieß der Ort. Genauer, ein Heufeld des Farmers Max Jesker war's. Hat gutes Geld für gekriegt. Der hätte reich werden können nach Woodstock. Windige Geschäftemacher haben ihm vorgeschlagen, bring doch Milk from Jesker Cows auf den Markt oder Poster mit deinem Porträt oder noch besser Jesker for President T-Shirts. Und was sagt der Bauer? Verflucht möchte ich sein, wenn ich zu Geld mache, was ein Zufall war. Da guckst du. In allen wichtigen Szenenblättern in Amerika gab es Anzeigen. Überschrift: Hunderte morgen Land zum Wandern. Geht doch mal 3 Tage lang spazieren, ohne einen Wolkenkratzer oder eine Verkehrsampel zu sehen. Lasst einen Drachen steigen, legt euch in die Sonne, kocht euch das Essen selber und atmet saubere Luft. Zelte draußen, Wasser und Toiletten sind vorhanden. Zelte und Campingartikel gibt es im Campinggeschäft. Freie Luft, freie Liebe und eben Musik. Ein Tag $7, 3 Tage 18. Für die Kunstmesse des Wassermann-Zeitalters. Die Woodstock-Musik- und Kunstmesse fand nicht in Woodstock statt. Die Musik war von sekundärer Bedeutung und die Kunst blieb zum größten Teil unproduziert. Es war genauso viel oder wenig eine Messe wie die Französische Revolution oder das Erdbeben von San Francisco. Ja, ja, hinterher nörgeln kann jeder. Und wenn es keine Messe war, es war ein Happening, ein Hippie-Hochamt, ein tiefer Zug aus dem Pfeifchen Jugend. It's a free concert from now on. Umsonst und draußen, aber nicht für alle. Die meisten, die $18-Tickets hatten, die kamen gar nicht erst aufs Festivalgelände. Und die anderen waren einfach zu viele. Viel zu viele, nie erwartet. Now, let's face the situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight when you go back up into the woods to go to sleep or if you stay here is that the man next to you is your brother. Und es gab keinen Einlass, keine Kontrolle, keine Zäune, weil Roberts und Rosenman lieber die Bühne fertig bauen ließen, als Zäune und Ticketbuden zimmern zu lassen. Hat er gesagt, habe ich auf Band. At, I guess, a couple of days before the event was supposed to start, it really came down to, do we finish the stage, or do we try to get the stage even workable, or do we build fences and ticket gates once again? At that point, it kind of was put to John and me, are we still in this for the money? We thought about it for a millisecond, I think, and said, build the stage, make sure the crowd is taken care of, make sure the systems are in place to support them, and we'll worry about taking tickets later. Um die Tickets, da kümmern wir uns später. Hilfe und gemeinschaftliches Handeln, Liebe, Frieden und Musik gegen die Gräuel von Vietnam und die Angst vor einem Atomkrieg. My Generation. I saw a great hill covered with bodies. Ich sah einen Hügel voll mit Körpern, Leute eingekauert unter Decken, um trocken zu bleiben und sich warm zu halten. Und dann war da dieser intensive Gestank, eine Mischung aus Urin, Scheiße und Marihuana, die durch die feuchte Luft verstärkt wurde. Noch heute wird mir schwummrig, wenn ich an diesen schrecklichen Geruch denke. I can become a little nauseous just thinking about this horrible stench. Trotz des Chaos machten die Medien das Festival schon wenige Tage später zum Mythos. Schrieben es schön, um die Ankündigung von 3 Tagen Friede, Liebe und Musik nachträglich zu bestätigen. Stopp. Schön schreiben, schön reden, schon wieder so ein Nörgler. Arlo Guthrie fand es ganz anders und Graham Nash auch. The first time was when President Kennedy was killed. Dieses Gefühl hatte ich das erste Mal, als Präsident Kennedy umgebracht wurde. Auf einmal war meine Jugendzeit vorbei. Ich begriff, dass wir alle in einer großen Welt lebten, auf der viel passierte. Diese Erkenntnis brach über Nacht über mich herein. Und mit Woodstock war das genauso. And Woodstock was the second time that that happened to me. Woodstock for me was a recognition that I was not alone. Woodstock zeigte mir, dass ich mit meinen Gefühlen nicht alleine war, dass Liebe besser als Hass ist und Frieden besser als Krieg. Trotz des Beharrungsvermögens dieses Planeten und der Gesellschaft konnten wir die Welt verändern. Wir können auch heute Wandel bewirken. Wir müssen nur die Idee von Liebe und Frieden verbreiten, in dem Wissen, wie in Woodstock, dass wir nicht alleine sind. Realizing that as at Woodstock, we're not alone. Genau, Woodstock war ein Paradies. Selbst die Provinzler haben das gesagt, sind auf die Bühne zu den Hippies, vor denen sie eigentlich Angst hatten. Hier ist alles aufgenommen, gefilmt. A 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music and have nothing but fun and music. And I got plenty of fun. 3 Tage Spaß und Musik. Und man könnte hinzufügen, Musik, Frieden, Liebe, Sex ohne Gewalt. it's looking like there ain't gonna be no fuck-ups. This is gonna work. Und? Hat doch geklappt. Obwohl man Woodstock auch ganz anders hätte darstellen können, meint Christopher Phillips. Als ein gigantisches Happening mit Drogenmissbrauch, Gesetzesbrüchen und zügellosem Sex. Der damalige Präsident Nixon hätte durchaus die Nationalgarde schicken können, um der Missachtung amerikanischer Moralvorstellung ein Ende zu bereiten. Moment, das war jetzt das falsche Band. Hier, ich hab's. Das, was es da an Drogen gab, das gibt's heute in jeder Dorfdisco. Nee. Das ist jetzt der Anrufbeantworter. Warte mal. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Grateful Dead, you know, 10 years after. Joe Cocker, I mean, you know, it was the greatest. Da wären Sie doch auch gekommen. Would you go? What can I say? She's walking away from what we've seen. What will I try? I still don't know why. It's all a dream. How can we hang on? How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on? Tim Hardin, auch so früh gestorben, total zu. Oh my goodness. Und der Mann, der das alles aufgenommen hat, Eddie Kramer, was hat der für Alben produziert? Hendrix, Stones, Led Zeppelin, ja, und eben Woodstock. Die Filmcrew hat den eingekauft. Und ich sage immer, diese drei Festivaltage waren für mich Drogen und Hölle. Ich war da eingesperrt in einer Art Trailer, 100 Meter hinter der Bühne. Ich hatte 2 Achtspurmaschinen und die wurden zusammengehalten durch Kaugummi und irgendwelche Bänder. Und das war schon total verrückt, aber wir haben trotzdem ganz gute Sachen dabei herausbekommen, musikalisch, weil die Jungs haben sich ja damals die Seele aus dem Leib gespielt. Everybody who played there just played their hearts out and it was a wonderful occasion. Ja, genau. Und nicht wegen des Geldes. 6.000 haben die Who gekriegt, angeblich. Alle Bands zusammen 155.000, sagt man. Heute wäre das eine Million Dollar. Aber mach damit mal 3 Tage Festival. Ein Tag Soft, ein Tag US und ein Tag Musiker aus England. Never ever. Geld war ja dann das Riesenthema. 40.000, 50.000 sollten kommen, aber fast 150.000 Tickets wurden verkauft. Da waren dann fast 500.000 oder 400.000, muss man ja nicht so genau nehmen. Auf jeden Fall, Geld war dann das Thema. Okay, hinterher gab es miese, 1,3 Millionen soll es gewesen sein. Ja, und? Darum ging's doch gar nicht. We brought in elements that we felt would ensure that people would respond the right way, that this was a countercultural event produced by the counterculture. Wir alle zählten uns damals zur Gegenkultur. Mit Woodstock wollten wir das demonstrieren. Unter den Kids herrschte die Meinung, dass Musik frei sein sollte. Wir haben bereits im Vorfeld viele Tickets verschenkt, nicht erst als die Zäune gefallen sind. Wir haben Free Camping angeboten. Als dann die Versorgung zusammengebrochen ist, haben wir die Leute gratis versorgt. Wir hatten zum Beispiel unsere eigene Festivalpolizei, verkleidet als Friedensarmee ohne Waffen. Strategie war es, von Anfang an alle Besucher aktiv ins Geschehen einzubinden. Ohne dieses gemeinschaftliche Gefühl hätte das nie funktioniert. Introduced right from the beginning and spread throughout the weekend. And I think that has a lot to do with why it works so well. Experiment gelungen. Und der Film war ja dann auch riesig. Kaum ein halbes Jahr später in den Kinos. 3 Stunden, über 3 Tage. Da konnte man in den Kinos noch kiffen. Und dann die Platten. Erst ein Dreifachalbum und dann nochmal ein Doppelalbum. Oscar für den Film. Hunderte Millionen eingenommen. Also das nenne ich, wie sagt man so schön heute, Synergie. Das ist finanziell nachhaltig. Und von den 4 Veranstaltern hat keiner mehr Schulden. Und jetzt? Ja, das ist doch wohl sehr einleuchtend, wenn sich tausende junger Leute besinnungslos in einen Ausdruck kollektiver Ekstase integrieren lassen, sodass nur noch eine wimmelnde Masse von bewusstlosen, auf Musikakkorde reagierenden pavlovschen Hunde in Erscheinung traten, dann war das für uns etwas wie der Schrecken der Barbarei schlechthin. Ganze Popbewegung, alle diese Massenkonzerte sind generalstabsmäßig organisierte Massenphänomene, bei denen Hunderten von Mitarbeitern eingesetzt werden, um noch die letzten Beleuchtungseffekte hinzukriegen. Von Spontanität, von freiheitlicher, individualistischer Ausdrucksform kann überhaupt gar keine Rede sein. Aber hallo, Soziologenquatsch, Sündenfall der Gegenkultur und so. Es gab keine Gewalt, es war friedlich. Die Leute lagen sich in den Armen. Turn on, tune in, drop out. Das war doch positiv. It was just an amazing thing to arrive there and to see. Es war einfach Wahnsinn. Ich kam dort an und sah dieses Menschenmeer. Und sie waren ja noch nicht mal alle da. Du kommst über diese Kuppe und blickst plötzlich auf 300.000 Menschen. Allein das war unglaublich. Und diese Menschen hatten eine Vision und ein musikalisches Gefühl. Alles, was du mitgebracht hattest, wurde weitergegeben. Und damit war es weg. Aber wenn du lange genug sitzen geblieben bist, ist etwas anderes zurückgekommen. Alles wurde geteilt. Du musstest dich nicht einmal bewegen. Das war wie ein riesiges Familienpicknick. This was like being at a huge family picnic. Ja, selbstverständlich. Das ist sehr positiv gewesen. Die Leute, die da im Dreck gelegen haben, die das Ganze als ein Desaster der Desorganisation etc. erlebt haben und gleichzeitig hinnehmen mussten, es sei der Ausdruck der größten Freiheit und Freude gewesen, die haben für ihr Leben was gelernt. Man kann nur sagen, dass es ein großes Ereignis war, insofern, als es den Beginn der großen Enttäuschung einleitete. Und das ist die Quelle der Aufklärung. Also bitte. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a mother. Finger weg vom Tonband. Upsi. Opa Langhaar, und dann? Und dann was? Wie ist es dann weitergegangen? Alle haben es natürlich nachgemacht. Nur nicht so gut. Aber die dabei waren, das war wie ein Märchen. They lived happily ever after. Und brachten uns das Prinzip Praktikum. Videokassette und CD, die Agenda 2010 und die Riester-Rente. Und natürlich eine Generation wilder junger Politiker, stets auf dem langen Lauf zu sich selbst, in die Vorstandsetagen der Automobilindustrie und Dow Jones-Konzerne. Was die alles konnten, ja, kiffen ohne zu inhalieren. Der Mensch war gut. Hinter Mond. Das war das Corso-Spezial Love, Peace and Profit, 50 Jahre Woodstock. Opa Langhaar erklärt die Jugendkultur. Und in der nächsten Folge bei mir zu Gast Nena und 99 Luftballons. Thema dann, wie die neue deutsche Welle das Wettrüsten beendete. Autor Ulrich Biermann, Sprecher Klaus-Dieter Klausnitzer, Volker Barnik, Mathilde Barnik, Redaktion Kerstin Janse.